Der folgende Song ist für unsere Freunde, die Older Boys. Jungen auf die Jungen, so verließ ich das Heim. Nun geht's zur Arbeit, zu alten und zur Bar.